Wanderer. Willkommen zum Greifenklau-Podcast, den einzigen Podcast, auf den noch Gorion stolz wäre. Heute mit Christophorus und Greifenklaue. Es geht heute um den Karneval in letzter Sekunde. Ah, ja. Das gibt sogar in erster Sekunde. Ja, ich habe die Karnevalsorganisation übernommen. Für den Karneval in letzter Sekunde einen Vorschlag von Blut und Glas. Und in letzter Sekunde umgesetzt. In letzter Sekunde umgesetzt und auch dieses Thema in letzter Sekunde ausgewählt. Das hatte folgende Bewandtnis, war irgendwie, gefühlt lief es in letzter Zeit eh ein bisschen stockender mit den Themen und so irgendwie konnte sich so in der letzten Januarhälfte keiner auf ein Thema einigen. Ich hätte nochmal so drei Themen rausgesucht, die ich mir vorstellen könnte und habe die Leute nochmal angeschrieben und dann hatte unter anderem einer zurückgeschrieben, ja, würde das Thema halt gerne selber machen, was ich da rausgesucht hatte. Aber im Februar halt keine Zeit. Naja, also, da keiner ein Thema parat hatte und auch keiner was organisieren wollte, dachte ich, bevor das jetzt einbricht, jetzt wo das Ding gerade 5 Jahre alt geworden ist, ja. Naja, dann ist es halt wichtig, dass man auch den durch schwere Zeiten sozusagen nicht aufgibt, sondern immer weitermacht. Ja, dann hast du in letzter Sekunde also. Dann habe ich mich in letzter Sekunde für in letzter Sekunde entschieden, wozu Blut und Glas seinen Segen gegeben hat. Insofern habe ich auch eine Einladung, einen Auftrag geschrieben mit einigen Ideen, was man dazu machen könnte, wovon wir heute einiges besprechen werden. Ja. So, erstmal meine Einladung. Spontanes Spielen. Was kann ich noch vorbereiten, wenn gerade ein Spieler abgesagt hat und stattdessen eine Alternativrunde stattfindet? Wie mache ich noch schnell eine Con-Runde, wenn sonst keiner etwas anbieten will? Was taugen One-Pages, One-Sheets und andere Werkzeuge? Kann man zum Beispiel Beyond the Wall spontan auswürfen und leiten? Eine Vorstellung von solchem Material oder das Schreiben wäre auch ein cooler Beitrag. Eine Charaktererschaffung in letzter Sekunde. Wo kriege ich ein interessantes Konzept her? Wo kriege ich jetzt einen verflixten Namen her? Was ist mit der Charaktererschaffung nach Charaktertod parallel zur laufenden Runde? Entscheidungsdruck im Spiel. Als Spieler, da steht man immer unter Druck, in kurzer Zeit Entscheidungen zu treffen, beziehungsweise zu entscheiden, wie sich Handlungen der SC auswirken. Wie kriege ich umgekehrt Spannung und Zeitdruck in zeitkritische Entscheidungen der Spieler? Wenn ein SC auf des Messers Schneide steht, dürfen ihn trotzdem alle beraten. Oh, da steht beraten, aber... Beatmen vielleicht. Ja, oder beraten. Ja. Beraten auch. Also beraten, auch wenn ihre SC gefesselt und geknebelt sind. Zeitkritische Situationen. Welche zeitkritischen Situationen gibt es im Spiel? Wie erzeuge ich sie und wie mache ich sie spannend? Sind Werkzeuge wie eine Eieruhr geeignet? Höhepunkt am Schluss. Wenn die SC x Tage Zeit haben, etwas zu lösen, wie klappt es, dass das Finale nicht schon vorab stattfindet, sondern in letzter Minute? Bin ich übrigens drauf gekommen. Wir hatten bei Star Wars der Rest der Gruppe. Also wir konnten einen Auftrag kriegen von den Rebellen. So, und ich habe gesagt, oh, lass uns da hin und uns den Auftrag holen. Total motivierend. Das ist so, nee, lass uns erstmal noch dies und das und jenes. Und naja, dann sind wir da hin und haben den Auftrag geholt, sind dann rüber dahin, wo wir sollten. In die Wolkenstadt. Und ja, dann hieß es erst, ja, ich habe noch 5 Tage Zeit. Und das wäre theoretisch noch sehr, sehr viel Zeit gehabt und dann irgendwie zum nächsten Mal ist er einfach so, eigentlich habt ihr ja ziemlich viel Zeit mit Rebellen gelassen und dong, dong, dong, dong, dong, ging der Zeitcounter von 5 Tagen auf 1 Tag sozusagen runter oder auf 2 Tage. War zwar nicht optimal präsentiert, aber ich fand es auch wichtig oder gut, dass halt das Rumbummeln am Anfang dann auch tatsächlich schlechte Auswirkungen hatten und wir dadurch einige Nachteile in Kauf nehmen mussten. Ja, ist ja auch richtig. Ja. So, Zeitmanagement. Trigger-Ereignisse gegen Zeitmanagement. Wo befinden sich die Wächter? Wie lange ist ihre Schicht? Was passiert beim Wachwechsel? Dass ich sozusagen ein Dungeon oder was auch immer ich da gerade bereise oder bespiele, dynamisiere. Zeitmessung und Systeme. Was macht eine Sekunde zur Sekunde? In der Science-Fiction, ohne Erde interessant. Wie wird dort Zeit gemessen und definiert? Während die Messung des Meters eine interessante Erkundungsreise war, Klammer auf, von der Vermessung der Welt, womöglich lässt sich das auf die Zeit übertragen. Ja. Weißt du denn, wie die Sekunde definiert ist? Grundsätzlich, oder? Ja, ich meine, anfangs war das ja wirklich halt als Bruchteil des Jahres und das Jahr definiert als Erdumrundung, aber jetzt ist das ja irgendwie als so und so viel Schwingung eines ganz bestimmten Atoms definiert. Deswegen, ach so, nee, das wusste ich nicht. Deswegen auch die Braunschweiger Atomuhr, spricht man manchmal von, ja. Da die quasi die Zeit, zumindest in Deutschland, verwaltet, die offizielle Zeit hat, ganz interessant, was man so, zum Beispiel dieser Urmeter als 40.000stel Teil des, 40 Millionste Teil der Erdumrundung sozusagen genommen. Und dann, das haben ja die Franzosen gemacht, und liegt sozusagen eine Kopie davon in der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt in Braunschweig rum. Der halt auch verwaltet, weil es halt hier in Deutschland sozusagen die Meter definiert. Mhm. Ja, super. Spannende Sachen für Physiker. Wahrnehmung der Zeit. Filme wie Arrival, Interstellar oder die Serie DS9 kennen wesentlich die Zeit nicht linear, wie wir wahrnehmen. Was kann man da für das Rollenspiel rausziehen? Kann man sie sogar bespielen vielleicht. Mhm. Zeitreise. Wie funktioniert sie im Rollenspiel? Wieso kommt Doctor Who immer in letzter Sekunde und nicht einfach noch ein zweites Mal? Logo. Vielleicht hat auch jemand Lust, ein passendes Logo zu entwerfen. Schließlich ist der Karneval erst in letzter Sekunde zu seinem Thema gekommen. Und dann haben wir noch deine Ideen. Die Aufhänger hier sind nur das Ergebnis eines Brainstormings in letzter Sekunde. Der fühlt euch bitte, und wie war eigentlich bei jedem Thema, frei, sie nach gutem Dünken zu ergänzen. Ja, sehr schön. Ja, fand ich dafür, dass das innerhalb einer Stunde runtergeklöppelt war. Ja, schon nicht schlecht. Ja, stimmt. Ja, mittlerweile hat mir auch zu einigen Punkten nochmal ausführlichere Gedanken gemacht, wie man das dann tatsächlich umsetzen kann. Wir können, ja, auf Zeitmessung sind wir gerade mal kurz eingegangen. Wir können nochmal, ich habe auf jeden Fall was vorbereitet zu den Rollenspielausfall droht, was man da tun kann, zu zeitkritischen Situationen im Spiel und wie man sie mechanisch gestalten kann. Mhm. Genau, ansonsten das Zeitmanagement, also sprich, wer ist wann wo, das finde ich eigentlich auch immer wichtig, zum Beispiel über eine Tabelle könnte man das realisieren, was ich so nur sage, zu 30% ist derjenige in diesem Raum, zu 20% ist er gerade da und da und zu 50% gerade da und da. Mhm. Das machen Abenteuer auch häufiger. Dass man halt, also ich mag es nicht so, wenn es halt so etwas total feststeht, so der ist jetzt da für jetzt und die nächsten 1000 Jahre. Das macht halt nur bei manchen Wesen Sinn. Das kann denen auch sehr schön sein, wie Untote oder so. Aber ansonsten ist es natürlich ganz schön, wenn die Leute einen Tagesrhythmus haben. Und die Abenteurer auch etwas davon mitkriegen. Ja. Hat man ja jetzt in Computerspielen auch häufiger. Haben schon Spieler mir berichtet, dass sie einfach einzelne NSC beobachten und hinterhergehen, um zu sehen, was der den ganzen Tag macht. Ja, das ist, da ist einer der Vorreiter, tatsächlich, was heißt Vorreiter, aber eines der Spiele, die das wirklich gar richtig toll umgesetzt haben, das sind die Gothic-Teile. Ja. Von dem deutschen Entwickler Piranha Bytes. Und da war es ja wirklich so, dass jeder NSC hatte sein Zuhause, seine Arbeitsstätte. Die Taverne war dann halt auch der Abstecher. Ja. Da konnte man wirklich den Tagesablauf, konnte man halt dann danach verfolgen. Die sind dann morgens sind sie aufgestanden, gleich hin zu ihrer Arbeitsstätte, haben da bis abends geklöppelt in die Taverne und dann von da aus wieder nach Hause. Ja. War super. Das ist einerseits cool, andererseits konntest du da was für dich draus ziehen. Also rein immersiv. Und das hat, also das ist aber eines der Punkte, an die man sich von dem Spiel immer noch erinnert. Also ja, aber um diese Immersion zu bekommen, muss man dann nicht die NSC beobachten, dadurch wiederum viel Zeit verschwenden. Ja, man muss sie natürlich nicht beobachten, aber es ist, man wird ja schon neugierig, wenn man jetzt als den Charakter, den man da jetzt halt spielt, besucht jetzt den Schmied. Oder ich meine, gab es das dann abends wieder in der Kette wieder zurück, ist dann in der Taverne und sieht plötzlich den Schmied da sitzen. Ja, oder gab es halt auch so einen Plot, sag ich mal so, mein Mann geht fremd, bitte beobachte ihn nochmal. Oder bitte finde mal raus, ob der mit irgendjemand anders. Nö. Das wäre sonst auch eine coole Idee gewesen. Ja, klar. Das ist schon so aufwendig programmiert. Was mir dazu einfällt, ist zur Greifenklaue, ich glaube zu 4 oder 5 haben wir mal einen Artikel geschrieben, zusammen mit einem Magdeburger Studentenkollegen. also haben wir so unheimlich viele Punkte gesammelt, was man mal im Rollenspiel so an Kleinigkeiten erleben müssen. Unter anderem zum Beispiel, dass halt, was weiß ich, der Terwein wird, krank wird oder so. Oh ja. Und das, das sind so Punkte, die kommen eigentlich nicht vor, würden die Immersion aber natürlich stark erhöhen. Auch wenn es halt keine Rolle spielt. Das ist aber auch wieder das Problem, alles, was man natürlich betont, darauf springen die Spieler an. Das kann das natürlich stimmt. Dann auch nach hinten losgehen. Das stimmt. Oder wenn man eine wichtige Information braucht, hat sich mitten im Spiel ergeben, der Wirt hat vielleicht noch eine Information, ja, ist aber plötzlich gar nicht mehr in der Taverne. Könnte es aber wieder interessant machen. Ja. Kriegt man seine Information noch, bevor er verstirbt. Also, Rollenspielausfall droht. Was tun, wenn nur eine Stunde Vorbereitungszeit bleibt, wenn eine ausfällt? Ja, frage ich erstmal dich. Ist ja bestimmt auch schon mal dir vorgekommen. Wie handhabt ihr das typischerweise? Gibt es da irgendwie eine Regelung? Also, verschiedene Gruppen immer. Im Prinzip, ja. Also, es wurde ja dann nicht ausgewichen auf irgendwas anderes. Wurde einfach gespielt. Es wurde einfach gespielt. Der Charakter war dann bei mir Möglichkeit 1. Der Charakter war dann einfach, der Charakter des Spielers war halt dann einfach nicht dabei. Also war schon dabei, hat aber nicht eingegriffen. Das ist ja super, das ist mein erster Punkt. Ich mache das nämlich auch gerne so. Nämlich, es kommt trotzdem spielen und SC ignorieren per Gentleman Agreement. So. Agreement, ja. Ja, das finde ich eigentlich gar nicht doof, weil das stört die Immersion nicht so stark. Das stört ja erst in dem Moment, wenn, was weiß ich, wir müssen die Tür aufkriegen. Der Einzige, der die Tür aufkriegt, ist nicht da und den ignorieren wir eigentlich gerade. Ja. Dann ist natürlich blöd. Aber ansonsten finde ich das eigentlich eine super Sache, damit klarzukommen, ohne jetzt allzu viel rumzuschachern. Ich meine, es gibt noch andere Möglichkeiten, wie wird vom SL geleitet. Das kann aber auch immer problematisch sein. Da wird von einem anderen Spieler geleitet. Da hat man dann aber eventuell wirklich dann so, ja, ich lasse dir mal vorgehen. Genau. Also ich habe das alles schon erlebt. Und ja, also meistens gefällt mir das nicht so gut. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, dass man das einfach komplett ignoriert, also quasi der SC tatsächlich weg ist und jemand, der neu dazugekommen ist, einfach plötzlich da ist, auch wenn das situativ nicht passt. Das ist meistens von der Immersion her eine schlechte Entscheidung, aber so für eine Feierabendrunde kann das schon mal passen. Also gibt es auch Runden, wo ich da auch nichts zu gegen habe. Wenn man halt sagt, ja, beim letzten Mal war es eigentlich so und so, ist okay, lass uns spielen. Kommt halt immer darauf an, welche Ansprüche etc. die Kampagne hat. Ja, zweitens, auch schon von mir praktiziert, einen schnellen One-Page spielen, zum Beispiel von Dungeons Lairs oder dem Winter-OPC. Ja, gerade auch so in Richtung Con-Runde vorbereiten oder irgendwas spannend, da fehlt noch was. Das mache ich doch mal ganz gerne. Wobei ich schon so derjenige bin, der es ganz gerne ein bisschen vorher weiß und den auch ein bisschen gründlicher vorbereite, ein bisschen gründlicher durchdenke, so sage ich mal. So, was weiß ich, was machen die Leute da drin oder wie sieht die Umgebung aus oder ne, okay. Ja. Drittens, auch eine gute Möglichkeit, wie ich finde, ein früher gespieltes Abenteuer verwenden, welches aber mit einer anderen Gruppe gespielt wurde. Ne, ich habe zum Beispiel, was weiß ich, Falkengrund, Letzte Hoffnung schon viermal gespielt, das kann ich also aus dem FF-Spiel leiten. Ich glaube, sogar noch irgendwo eine Kiste mit den speziellen Figuren dafür. Von Slayer of Thrones, das erste Abenteuer, habe ich auch schon mehrmals geleitet, geht auch relativ aus dem Handgelenk. Oder von Dungeons Lairs gibt es ein Abenteuer mit Kartenwerk. Das mache ich immer, da drücke ich mal die Karte aus, also die Dungeon Map aus, schneide die aus und dann wird die quasi live draufgeklebt und das ist eigentlich immer schon ganz nett. Vor allen Dingen ist das ein Dungeons Lairs Abenteuer, was schön ausgeglichen ist, was ein Rätsel hat. Ein bisschen feilen, ein bisschen mitdenken und natürlich ordentlich Gegner. Ja. Und dann halt noch eine Battle Map und dann sind alle zufrieden, wenn die gerade so live aufgeklebt wird. Und damit hätte ich jetzt ein System mit spontanen Abenteuern rausholen. Zum Beispiel Beyond the Wall. Wobei ich selber ja eher empfehle, die im Normalfall auch vorzubereiten. Und vorher auszuwürfeln und vorher schon mal zu durchdenken, auf jeden Fall. Ja, aber zur Not ist das immer. Ja, stimmt. Ich wollte noch kurz zu Beyond the Wall sagen. Die Funktion ist ja halt da, dass man das trotz alledessen so macht. Man kann es so machen, ja. Irgendwo war die Kritik, dass dann halt sehr einfache Abenteuer rauskommen, weil man sich halt so an die schnelle Lösung denkt oder an die naheliegendste, aber ja, glaube ich nicht. Also ich habe jetzt, hatte mir letztes Mal darüber berichtet mit dem Feenhandel-Abenteuer. Zudem habe ich übrigens noch eine coole Tabelle geschrieben mit jetzt 20 Wünschen und 20 Preisen, die auch schon ein paar Mal benutzt wurde. Hat mich sehr gefreut. Im Original-Abenteuer gibt es halt nur 6 Wünsche und 6 Preise dafür, was weiß ich, die Elfenaugen. Und der Preis ist die Erfahrung der letzten 3 Tage. Und sowas in der Art habe ich halt noch ein bisschen ausgedehnt, weil meine Gruppe zumindest hatte die alle voll ausgeschöpft. Also jedenfalls bei diesem linearen Abenteuer zum Beispiel, also das, was wir gespielt haben, das war ja sehr, ging ja in viele Richtungen, war an einem Ort fokussiert, konnte sehr anders verlaufen. Während hingegen halt Feenhandel, das Abenteuer, halt doch sehr in Abschnitten hintereinander aufgebaut ist. Und das kann man, glaube ich, locker spontan spielen. Also für spontane Spielen würde ich das durchaus empfehlen können. Im Gegensatz halt zum Kult hieß das. Genau. Fünftens. Vielleicht ist es möglich, den fehlenden online dazuzuholen. Haben wir sogar schon gemacht. Bei Pathfinder haben wir neuerdings immer einen Spieler, der in Osnabrück studiert und häufig dann so, das online dazu kommt. Das reicht, ne? Ja. So, genau. Ja. Beziehungsweise ich habe jetzt gelernt, das neue, auf der neuen Modewelle, das heißt Discord. Das Programm. Ja. Discord. Kannst du schon mal merken? Ja. Weißt du, wo die Zukunft ist? Google Hangout hört ja auch irgendwie demnächst auf. Ja, aber es kommt ja dieses Allo, ne? Das heißt das? Weiß ich nicht genau. Ich weiß nur, dass die Google-Tools teilweise nicht mehr funktionieren und deswegen das Google Hangout so zum Rollenspiel nicht mehr so häufig genutzt wird, ja, werden kann. Oder also einige Dienste werden eingestellt. Also Allo, wie man das jetzt nennen mag, das ist ja ein eigenständiger oder neuer Messenger von Google und der soll halt vieles abdecken gleich. Ja. Bin gespannt. Ja, gerade wird halt Discord viel genutzt mit Roll20 zusammen. Also fürs Online-Spielen. Ich habe online gespielt, das habe ich noch gar nicht berichtet. Nein, das habe ich kleine, das erste Mal. Kleine Nebenepisode. Ja, ich habe schon 2-mal D&D 5 online gespielt mit unserem alten D&D 5, nee, mit unserem alten Pathfinder-Spielleiter vom Schlangenschädel. Ja. Pascal. Ja, also die erste Runde sind immer so 2 bis 3 Stunden am Montagabend. Hat online Spaß gemacht. Das erste Mal war sozusagen das Kennenlernen der Stadt. Ja, wir sind, kommen da sozusagen so als eine frisch von Orks und Goblins rückerobert der Stadt, wo einen die Söldner zurückerobert haben und die nun sozusagen die Stadt etwas managen, immer Abenteuer heranholen für mit großen Versprechungen und sie dann das, was die Leute da vor Ort für Geld verdienen, auch schnell wieder einkassieren sozusagen. Und es auch sehr toll ist, dort wieder wegzukommen. Naja, die erste Episode dient so ein bisschen dazu, haben wir den Ort kennengelernt. Und in der zweiten haben wir uns auf unser erstes Abenteuer eingelassen und sind in einem Spukhaus gelandet. Dort wurde auch schon gekämpft. Ja, das hat zumindest mit meinem Laptop leider schlecht geklappt. Aber zumindest habe ich, glaube ich, von 5 oder von, na, ein paar mehr Würfel waren es schon, aber ich habe 3 mal eine 20 gewürfelt. Also Respekt. Zumindest das klappt online gut. Ja, also auch kämpfen klappt halbwegs, aber wenn er nach Karten hochlädt, das dauert manchmal echt lange bei mir. Beim ersten Mal habe ich überhaupt keine Karte gesehen. Und da und dies und das, weil die so groß war. Und so. Ja, das kann ich mir ja vorstellen. Ja, aber auch sehr schön vorbereitet, dass jeder hat seine, also wir hatten das ja schon mal, du kennst das ja noch, da hatten wir alle sozusagen als Gruppe eine Line of Sight und die schwarzen Dinge mal weg. Und diesmal haben wir alle individuell, je nach Sicht, also ob man Infrarotsicht hat und so weiter, eine unterschiedliche Line of Sight, wo man auch steht. Also das ist echt fein gemacht, wenn man dann die Karte sieht. Ja. Was beim letzten Mal aber geklappt hat, muss ich dazu sagen. So. Ist mal langsam Zeit für ein neues. Ja. Ja, also online dazuholen ist immer auch noch eine Möglichkeit, wenn halt ausfällt, weil er, was weiß ich, schon zum Studieren den Sonntagabend oder schon Sonntag früh los muss und dann schon vor Ort sein muss. Ja. So, wenn der Ausfall in einer Kampagne droht, bietet es sich an, einige Kurzabenteuer zu haben, die man mit weniger Leuten spielen kann. Also quasi die Kampagne weiterspielen, aber etwas anderes spielen. Das kann gegebenenfalls auch eine persönliche, fokussierte Episode auf einen der SCs im Mittelpunkt sein, den dann alle etwas näher kennenlernen können. Was weiß ich, angefangen von deine Mutter, deine Tochter, dein Sohn wurde entführt oder alle zusammen. Oder das Gasthaus deines Vaters ist unter Belagerung. Oder dein alter Lehrmeister. Ja, da bietet sich ja zum Beispiel Beyond the Wall ja ganz furchtbar gut an, weil da kann man ja sehr, sehr schnell drauf anspringen. Ja, genau, wenn du vorher die Verknüpfung gemacht hast durch das Charakter erschaffen, was bei Beyond the Wall sehr gut klappt, hast du halt sofort irgendwelche Ansatzpunkte für sowas. Genau, ne? Also ich erinnere nur an deine tote Mutter in der Weberei. Gemacht wurde, ja. Richtig. Ne. Oder halt die Geschichte mit dem Adligen, also mit dem adoptierten Adligen. Ja. In der zweiten Runde waren es dann zum Beispiel ein Obdachloser, der sich als Herzenswunsch ein Haus gewünscht hat, das er dann ja in einer größeren Stadt bekommen hat. Wo da hätte man auch so viel drumherum stricken können. Das hätte man wirklich auch als kleine Einzelepisode machen können, außerhalb der üblichen Kampagnenrahmen. Muss ich mal gucken. Was kommt, glaube ich, noch? So. Ja, habe ich das nicht, also habe ich da nichts vorbereitet. Kann man auch Sandbox-artig ein persönliches Problem anspielen und gucken, was die Spieler daraus machen. Beispiele. Der Verfolgte der SC wird von seinen Verfolgern eingeholt. Die Taverne, wo die SC ihre Zeit im Ort verbringen und übernachten, wird überfallen und hat Probleme mit der Schutzgeldmafia. Ja, ne, also kann man ja gucken, so ein Problem einwerfen, gucken, ob die Spieler drauf reagieren. So hatte ja zum Beispiel auch Firefly-Kampagne so ein bisschen funktioniert. Problem reinwerfen und gucken, was machen die Spieler aus. Mhm. Achtens, Spieß umdrehen. Eine Szene spielen, welche die SC ausgelöst haben. Zum Beispiel die vier Überlebenden des Kobold-Stammes, nachdem die SC weitergezogen sind. Gegebenenfalls, die sich in den Höhlen versteckt haben, gegebenenfalls lasst ihr das Ergebnis dann auch später benutzen, umgekehrt, um ein weiteres Abenteuer mit dem Stamm sozusagen für die SC zu machen. Ja, das passiert auch viel zu selten. Das finde ich eigentlich auch eine ganz coole Idee. Das kann ganz cool sein, aber ja, das Problem ist, dann muss das ja auch irgendwie mit Sinn füllen. Also ich will sagen, das ist ja nur cool, wenn man jetzt, wenn es vier Überlebende gab, wie auch immer, ja, und man macht dann was, ein, zwei Abenteuer, und darauf baut dann wieder was auf. Mhm. So, wenn man das einfach nur so macht, das weiß ich nicht, ob das nicht zu, einfach nur mal so als Abwechslung, ja, vielleicht reicht es ja auch hin, aber wir spielen ja zum Beispiel gerade die Goblin-Abenteuer von Pathfinder mit Warhammer 3. Das ist auch mal eine schöne Abwechslung. Gerade mit Warhammer richtig gelungen. Weil es ja halt auch so ein bisschen humoriger ist von vornherein. Mhm. Die Pathfinder-Abenteuer sind ja auch humorig gedacht. Aber ja, gerade in die Warhammer-Welt passen die doch überraschend gut rein, wenn man da als Nachtgoblins durch die Gegend zieht und ja, dank Regelsystem ist man auch so halbwegs kompetent, ein bisschen was zu machen als Goblin. Das ist ganz nett. Ja, also da spielen wir tatsächlich lustigerweise die Nachtgoblins, den Nachtgoblin-Stamm, der wiederum die SC mal irgendwann in einem der Abenteuer beobachtet und überfallen hat. Mhm. Es gibt also eine leichte Verwandtschaft mit den Oheimer-Folgen. So, neuntens. Etwas Rollenspiel-Verwandtes spielen. Das alte Hero-Quest entstauben, Star Wars Imperial Assault oder Descent hervorkam oder das gute oldschoolige Shadows of Brimstone. Gerade in Crawler ist die Auswahl ja riesengroß. Das oldschoolige Shadows of Brimstone. Ja, das ist sehr oldschoolig, weil es unheimlich oldschool-typisch sehr viele Tabellen hat, die sehr den Charakter definieren. Das hast du halt typischerweise auch in Oldschool-Rollenspielen. So, und dann zehntens, manchmal ist es okay, dann auch mal kein Rollenspiel zu spielen, stattdessen einfach mal ein normales Brettspiel zu spielen, einen Film zu gucken oder zu quatschen. Ja. Klammer auf, zur Not im Rollenspiel. Aber als allerletzte Option. Ja, tatsächlich, es gab mal eine Runde, die oft ausgefallen ist. Das ging mir echt auf den Keks, weil Rollenspiel ist ja ein aktives Hobby. Ne? Du setzt dich hin, dann wird irgendwas aktiv gestaltet. Jedenfalls so, wie ich mir Rollenspiel vorstelle. Besteht das nicht nur aus Zuhören und sich anhören, was der Meister sagt, inklusive Meisterklatsche, sondern ist ja doch irgendwie aktiv den Abend. Ja. Und jedenfalls, das war immer irgendwie einer nicht da, ganz häufig, fiel den Außenstand so, ja, nee, lass uns mal einen Film gucken. Und das hat mich wirklich gestört, weil Film ist passiv, ich kann nur konsumieren. Hm. Hätten wir jetzt ein Brettspiel gespielt, wäre das, glaube ich, hätte mir, glaube ich, besser gefallen. Ja. Weil das wäre wenigstens noch im gewissen Sinne aktiv gewesen. Also nicht im sportlichen Sinn aktiv, aber halt im gehirnnutzenden Sinne. Ja, man tauscht sich ja trotzdem aus. Ja. Dabei. Genau, man redet miteinander und so. Ein Film ist halt sehr passiv häufig. Ich gucke auch gerne Filme, aber so, ne, auf den, ne, wenn ich da halt, war auch weiter weg, wenn ich da hingefahren bin und so weiter und dann, ja, lass mal einen Film gucken, fand ich dann irgendwann öde. Hm, ja, kann ich mir vorstellen. Ist ja auch, beim Film gucken ist ja klar, da muss ja jeder im Prinzip wieder ruhig sein. Also sollte ja, ne, weil man muss ja aufpassen schließlich. Ja, im Idealfall stimmt das. Ja. Gut, ja, ich denke mal, das eine oder andere hast du auch schon erlebt. Ja. Gibt es für dich da typische Varianten, die du bevorzugst? Du hast ja vorhin schon gesagt, mit trotzdem spielen und per Gentleman Agree ignorieren. Ja, das ist ja das, was wir im Prinzip am häufigsten gemacht haben. Dann ja. Kommt hier immer darauf an, wie groß ist die Runde. Dann, also wenn das, ja, klar, es kommt sehr auf die individuellen Parameter an. Ja. Genau, also wenn es 5 Spieler sind, dann ist es halt nicht schlimm, wenn mal einer ausfällt. Dann sind es halt 4. Ich habe davon tatsächlich schon vieles erlebt, sagen wir es mal so. Ja, aber ansonsten... ich habe eine Sache noch gar nicht aufgeschrieben. Ich habe eine 11 gefunden. Und zwar, wenn man das vielleicht von vornherein einplant, so wie zum Beispiel bei Nordana, also sprich, das so gestaltet, dass jedes Mal sich die Gruppe neu zusammensetzen kann, also man an jedem Abend genau ein Abenteuer spielt. Klammer auf, es gibt sogar spezielle Tabellen dafür, wie man aus dem Dungeon wieder rauskommt. Also zum Beispiel, angenommen, ich spiele einen Mega-Dungeon. Ja. Ne? Dann ist die Gruppe durch. So, und wenn die am Ende, es ist 21 Uhr, man hat keine Zeit mehr, man muss nur alle los. Sie sind aber noch unten, ne? Da muss man halt auf die Tabelle würfeln. So, was passiert mit denen? Am Ende werden die gefangen genommen oder bekommen die wieder frei oder wie auch immer. Dann ist man damit durch. Und beim nächsten Mal kann die Gruppe halt auch in andere Konstellationen wieder von oben runtergehen, vom Basislager wieder in den Dungeon rein. Das finde ich auch theoretisch eine gute Idee. Und so ein bisschen ist ja die Nordana-Kampagne aufgebaut mit der Gilde, sodass man jedes Mal mit einer neuen Konstellation an Leuten losspielen kann, ein Abenteuer erleben kann. Und ja, also ein bisschen den Kampagnenfaktor hat und trotzdem der SL wechseln kann, trotzdem mal ein Jahr nicht gespielt werden kann. Gab es auch schon. Ja, ja, deswegen überlebt ihr auch so lange. Ja, ist richtig. Dann kann man auch mal was anderes einstreuen. Ja, gut. Ja, soweit zu dem Rollenspielausfall. Dann haben wir zeitkritische Situationen im Spiel. Ich kann aber eine anschneiden und du sagst, ob du das schon erlebt hast. Erstens, Bombe, Thermaldetonator, Schwarzpulverfass droht zu explodieren. Klammer auf. Zum Schwarzpulverfass. Zum Beispiel mit magischer Lunte, daher kann nicht mit Wasser gelöscht werden. Also, vielmehr zum Schwarzpulverfass, also, es brennt, Banic! Ja, sowas schon mal erlebt? Das wohl nicht. Ich überlege gerade, war das nicht sogar mal ein gemeinsames 7. See-Abenteuer, wo das Pulvermagazin, ich weiß nicht, ob es einfach explodiert ist oder ob es noch eine gewisse Zeit drohte zu explodieren. Ich meine, da gab es mal irgendwas. Könnte sogar eine gemeinsame 7. See-Runde gewesen sein. Und erst neulich hatte ich, dass ein NSC auf einem Thermaldetonator saß. Das war auch sehr schön. Der konnte allerdings nicht nur bei Zeitschaltung ausgelöst werden. Sondern auch anders. Aber im Prinzip, ne, was weiß ich, eine Bombe tickt runter oder so, kann ich mir sehr schön als zeitkritische Situation vorstellen. Ja, das auf jeden Fall. Kommt auch meines Erachtens viel zu selten zum Tragen. Also, weil ja doch die Gruppe immer neigt, das auszudiskutieren. Mehr Bomben, genau. Mehr Sprengstoff, mehr Explosion. Genau, zur Umsetzung komme ich gleich. Spielleiter muss Michael Bay sein. Du wolltest gerade bestimmt sagen, sie neigt dazu, das auszudiskutieren, möglichst noch off-game und dann die Eieruhr und dann klack, richtig. Bam. Ja, hat Vorteile, hat Nachteile. Kommen wir noch zu. Sehr schön. Zweitens, Geiselnahme. In 2 Stunden fordern wir 1 Million und einen Fluchtwagen oder wir töten die Geiseln. Spannende Situation, egal ob die SC das SWAT-Team sind, außerhalb der Bank oder die Geiseln oder die Geiselnehmer innerhalb. Geht ja in jede Situation als zeitkritisch. Ja, hat man etwas mehr Zeit, aber es ist halt trotzdem irgendwie eine zeitkritische Situation für alle Parteien. Ja, so das stimmt. Speziell habe ich das auch noch nicht erlebt, meine ich. Nee, ich auch nicht. Das in der Form, Also zumindest, also Geisel, wenn man selber jetzt Geiselnehmer ist und so eine Forderung stellt, also ich habe bei, dann darf man ja auch gewisse Parameter ja nicht vergessen. Ja. Also bei anderen. Machen sie das oder nicht? Richtig. Wenn genau. Ja, warum? Ja. Ich weiß, es gibt als Mikroabenteuer von Nerds gegen Stefan gibt es einen Banküberfall in der Moderne, wo man das SWAT-Team spielt. Ich glaube, das heißt sogar SWAT. Das Abenteuer. Dann gibt es noch von Manticore den Banküberfall. Da spielt man, glaube ich, zwei Gruppen. So ganz genau kriege ich das auch nicht mehr zusammen. Und von Anna und Amis hast du zum Beispiel auch vom Gefangenenausbruch, die den Geiseln nehmen. Mhm. Also kann ich mir grundsätzlich eigentlich gut vorstellen. Man sieht ja auch zum Beispiel bei, wer ist denn das nochmal? Prison Break. Mhm. Das ist ja auch immer hochspannend und hochdramatisch. Denke ich mir, könnte man gut umsetzen. Genau, muss ja kein Geiselname sein, kann auch in bestimmter Zeit X aus dem Gefängnis entkommen. Ja, die Möglichkeiten gibt es da zahlreiche. Das dritte, ein Wettrennen, Wettschwimmen, Wettlauf. Mhm. Anreiz zum Beispiel, der Schnellste gewinnt einen Preis. Ja, das hast du schon mal. Ja, hatte ich in einer meiner Pathfinder-Runden, wo es zu verschiedenen Wettstreitigkeiten kam. Und da hatte ich einen Baden gespielt, der an einem Sängerwettbewerb teilnehmen musste. Und bis zu einem bestimmten Punkt waren die Mechanismen, hat sich der Spieler da auch gut ausgedacht. Hat dann auch Spaß gemacht, weil man hat auch dann auch direkt quasi Feedback bekommen. Also er hat dann halt einen NSC gespielt und es galt aber dann halt bestimmte Schwierigkeitsgrade zu überwürfeln. Beziehungsweise muss man auch unter Zeitdruck in dem Fall. Ja, wollte gerade fragen, noch war ja die Komponenten nicht dabei, aber ja, okay. Ja. Oder ich musste mir als Spieler in dem Moment, musste ich mir überlegen, was mein Bade da vorträgt. Das, ja. Genau, das hatte der Spieler da. Und was ist denn jetzt euer, was tragt ihr jetzt vor? Genau, und, also nicht der Bade hatte Druck, sondern du als Zuzeichen. Ich hatte der Spieler Druck, genau. Und das hatte aber dann indirekter Einfluss auch dann auf das, das Ergebnis. Das war auch schon gut gelöst, gut bitte auch bis auf den... das Ende. Ich möchte es hören, ich kenne es nämlich schon. Ja, sehr schön, genau. Ich hatte im Finale dann des Wettbewerbs, sah ich mich dann schon als der komplett sichere Sieger, weil ich inklusive des Würfelergebnisses einen Wert in über 30 hatte. Also für nicht Pathfinder Spieler einen ziemlich hohen Wert. Ja, auf deiner Stufe. Genau, das ist, glaube ich, steht schon unter spektakulär. Ja. So, und leider habe ich dann doch nur den zweiten Platz gemacht, weil ich dann, war schon sehr unglaubwürdig irgendwie, weil mir dann mein Spielerleiter offenbart hat, du hast zwar sehr gut gewürfelt, konntest ihn aber nicht schlagen. Ich habe schon vorher gewürfelt. Ja. Ich glaube, das Wort zu Hause ist gefallen, oder? Ich habe schon zu Hause ausgewürfelt. Wir haben ja mit mir gespielt beim Spielleiter. Also er hat das halt schon vorher, vor dem... ja, das war aber nett, dass er nicht die Würfel gedreht hat, sondern... Ja. Immerhin. Ja, nee, das... Also genau sowas sind halt für mich immer auch Belege für offenes Würfeln, dass das immer Spannung erzeugt. Ja, hätte er jetzt sozusagen offen vor dir eine 20 gewürfelt, dann so hätte man es akzeptiert und so, oh, okay. Ja, aber so... ist man einfach davon angepisst. Ja. Wahrscheinlich hatte er kein Rezept, ganz einfach, wenn ich jetzt gewonnen hätte. Hätte mein Bade ja aufgrund des Würfelergebnisses ja schon einen phänomenalen Ruf gehabt. Ja. Und wäre dann... Ja, das mag sein, aber ich bin mir sicher, auch da hätte man was draus machen können. Ja. Bist du dir auch sicher? Freilich. Gut. Herr Wettrennen, ja, wir hatten neulich erst selber eins... ganz interessant bei Star Wars, da hat man ja durch diese Vorteilsmechanik auch nochmal zusätzliche Möglichkeiten. Es war ein bisschen abstrakt gestaltet, also man musste immer Erfolge sammeln, konnte seine Geschwindigkeit sozusagen aussuchen, dann immer Geschwindigkeit plus Erfolge, ergab dann halt ein bestimmtes Ergebnis pro Phase des Rennens und dann kam noch, für Vorteile konnte man unterschiedlich umsetzen und dann haben wir halt auch in weitere Punkte. Und so hat man halt jede Runde einen bestimmten Punktewert eingesammelt, die am Ende zusammengerechnet wurden und dann mit dem Höchsten hat sozusagen gewonnen. Und das war ganz lustig, okay. Weil die schnell geflogen sind, haben halt schwierige Proben gehabt und nicht so viele Vorteile übrig. Und dann gab es halt unter anderem auch mich, der ein bisschen langsamer geflogen ist und dann am Ende nochmal ganz dicht aufgeschlossen ist, erst in der letzten Runde dann doch nochmal abgehängt wurde und nur den dritten gemacht hat. Ja, aber das war mechanisch cool umgesetzt. Ja, in dem Fall war es für uns der Preis eine Karte zu einer Auktion, die wir, wo wir unbedingt was machen wollten. Ja. Genau, ja, der andere Spieler hat auch das Rennen gewonnen. Insofern konnten wir dann noch teilnehmen. War auf jeden Fall gut gemacht. Ja, eine Situation, die man wahrscheinlich auch schon öfter erlebt hat, sind Verfolgungsjagden. Egal, ob jetzt von Polizei oder der Gegenfraktion. Ja, man muss entkommen, bevor, oder ja, das vielleicht noch nicht so, man muss entkommen, bevor sich weitere Verfolger anschließen. Ja. So, und das wäre dann der Zeitdruck. Ja, oder muss halt entkommen, bevor sie einen einholen, geht natürlich genauso. Ja. Wobei, das hatte ich jetzt in der Form, also zumindest jetzt, wo es dann wirklich um Verfolgung geht, nicht gehabt als solche Mechanik, sondern halt nur, dass man halt weiß, man wird verfolgt, ja, aber nicht direkt, dass da jetzt 10 Meter hinter einem ist und man jetzt irgendwie auf Laufen, okay, würfelt, ja, oder so, sondern einfach das, was ich, der ist eine Tagesreise hinter einem. Und beim Star Wars Einsteigerbox, da wirst du auch verfolgt. Rennt, du startest ja direkt, ach, in dem Laden. Stimmt, also in der Bar, in der genau. Kantina da. Stimmt, hast recht. Doch, genau, da musst du ja dann direkt entscheiden, wie du damit umgehst. Ja. Und dann wirst du ja, giltst du ja auch weiterhin als verfolgt. Genau, ihr seid ja dann, eure Entscheidung war auch erstmal irgendwo relativ weit weg hinzugehen, das auszuspielen, dann wieder zurückzugehen. Das heißt, ihr hattet auch zumindest die erhöhte Chance oder vermehrt Gegner mit Sturmtruppen, die euch dann teilweise auch erkannt haben. Ja, genau. Das war, hättet ihr euch sozusagen ersparen können, indem ihr sozusagen einen kürzeren Weg gegangen seid. Das war, glaube ich, bei der ersten Variante, die wir hatten. Ich glaube, das ist zweimal gespielt. Ja. Mhm. Und beim zweiten Mal sind wir über die Dächer. Richtig, stimmt. Das gab es auch noch. Mhm. Genau, also das war jetzt nicht direkt eine Verfolgungsmechanik, aber schon so in die Richtung gehend. In einem anderen Star Wars Abenteuer, das beginnt zum Beispiel, was die wirklich ganz gut machen, gerade diese Free RPG Day Abenteuer, dass sie einen die Idee von in Medias Res zu starten, dann, wenn es spannend ist, sozusagen. Also genau wie halt Episode 4 geht halt ja nicht so los und wird erstmal alles erklärt und hier und da, sondern zack, genau, die Lasergewehre feuern aus allen Rohren. Genau, ja, ne? Und das die Tente 4 ist, glaube ich, wird da reingezogen. Lasergeschütze. So. Sternzerstörer und Tür aufgeschweißt und dann Geballer. Genau. Ja, also genau, und das macht das Abenteuer von Free RPG Day so ähnlich. Da geht's halt los, die Szene ist, dass sie für ein Kartell arbeiten, die schon vorgefertigten Charaktere, und wo Daten rausholen sollten, hat alles geklappt, und dann stehen sie quasi unten am Lande, in der Landebucht, so, und plötzlich machen die letzte Tür auf, zack, Alarm geht los und sind da in der Landebucht, wo irgendwie ein Taxi anliegt, und dann haben sie eigentlich quasi noch, kommt es eigentlich sofort zu einer Verfolgungsjagd, mhm, ne? Und da sind halt viele Optionen aufgeschrieben, wie, was man da machen kann, und sich verstecken, sich versuchen abzuhängen, zwischen andere zu setzen, durch den Tunnel zu fliehen und so weiter. Das ist auch ganz gut gemacht. Das ist das Abenteuer gewesen, was wir mal auf dem Sommerding. Ja, das mit den Mädchen, über die, dass die, ja, Mädchen gespielt haben? Ja, ja. Das war das, ne? Stimmt. Genau. Das hat eine ganz gute Verfolgungsmechanik. Und bei Star Wars haben wir es tatsächlich schon mehrmals, gerade halt dieses, das bietet sich ja an, weil du diese abstrakten Nah-, Mittel-, Fern- und so. Ja. Das kann man wirklich ganz gut machen. Ja. Auch für Verfolgungsjagden, für Kämpfe, also dass wir auch versucht haben, TIE Fighter knallt man meistens ab. Aber wenn du jetzt irgendwelche Großschiffe hast, dass du dann auch mal versuchst abzuhauen. Ja. Und das kann man halt auch immer sehr gut mit dieser Verfolgungsjagdmechanik lösen. Achso, und natürlich gibt es da das dann schon wieder die Umsetzung davon. Aber das habe ich dann auch schon mit den Chase Cards von Pathfinder gemacht. Muss ich gerade nochmal hier beim Gestaltung mit aufschreiben. Die versuche ich immer dabei zu haben. Das sind, glaube ich, 8 Karten pro Terrain. Also was weiß ich, 8 Karten für Wald, 8 Karten für Dungeon. Oder 12, ich bin mir nicht ganz sicher, wie viele sind. Können auch 12 sein. Naja, die mischt man jedenfalls durch, zieht die auf eine bestimmte Länge Und dann stehen auf jeder Karte eigentlich zwei Möglichkeiten drauf, was man machen kann. Was weiß ich, bei der Brücke sie vorsichtig, oder bei der Morphenbrücke sie vorsichtig überqueren oder stattdessen über den Fluss springen. Hm. Immer mit DC, und das ist, habe ich noch nicht für Pathfinder, sondern mit Dungeon Slayers umgesetzt. Kannst aber ganz schnell halt genauso verwenden. Und die machen von der Mechanik her auch viel Spaß. Man muss dann halt sozusagen, entweder kann die Bedingung sein, als Erster die letzte Karte zu erreichen oder halt den anderen einzuholen, und hat dann, wenn man auf derselben Karte ist, halt eine andere Aktion, um ihn, was weiß ich, zu bekämpfen, ihn umzureißen, festzuhalten, was in den Weg zu werfen. Mhm. Ja, das ist cool gemacht, gerade so für alles in Richtung Fantasy. Ja. Spieler. Ja, okay, cool. Da hatte ich das jedenfalls auch schon mal. So, jawohl, was haben wir noch? Die fünftens, die Erführung. Kann halt auch zeitlichen Druck auslösen. Ähnlich wie zwei, also wie die Geiselnahme, bloß ohne räumliche Nähe. Ja. Das hatten wir tatsächlich gehabt. Das war, glaube ich, auch Falkenrund, ne? Mit dem Schmiedeschand. Ja, stimmt. Das war in dem Sinne, stimmt, das war ja richtig. Ja, da habe ich ja selber dran gedacht. Ja. Genau, das war ja das zweite Pathfinder-Abenteuer der Falkenrund-Reihe. Ich glaube, das erste normale, also D1-Abenteuer. Die Nummer D1 war das, genau. D0 war sozusagen das Vorgelagerte. Mhm. Und da wurden dann 5 Kinder entführt. Und genau, erst glaubt ihr, genau, gibt es noch eine lustige Nebengeschichte, dass man erst glaubt, die sind im Waisenhaus, vom Waisenhaus entführt worden. Naja, jedenfalls dort unten ist das erste Kind, hält sich bei so einem Wesen auf, einem mutierten Zwerg, einem sogenannten Schmiedeschand, und der versucht sozusagen die Seelen in seine Seelenkette zu schmieden. Und wie verhält sich das dann bei euch? Das war so, dass ihr, also irgendwie... Wir haben gerastet. Ihr habt gerastet, genau, und direkt daneben. Ich erinnere mich noch genau. Also irgendwie schien der feste Glauben zu sein, also entweder so, es gibt nur Triggerereignisse, das heißt, wenn wir da nicht reingehen, passiert auch nichts. Ja, genau, so, ich glaube, das war auch der Gedankengang dahinter. Ja. Oder der mögliche zweite Gedanke war, also wir müssen jetzt echt rasten, sonst sind wir am Ende. Kann natürlich auch möglich gewesen sein. Auf jeden Fall hatte ich noch beschrieben, sozusagen, wie die Kinderschreie aus dem Nachbarraum zu euch vordringen. Genau. Also das waren jedenfalls relativ unmittelbar benachbart. Und es war auch eine Mechanik angegeben, wie der das versucht, welche Erfolgswahrscheinlichkeit der hat. Und es ist halt schlicht ausgewürfelt, ob das klappt oder nicht. Ja, ihr geklappt. Hattet Pech gehabt. So konntet ihr nur 4 von 5 Kindern retten. Was man vorher natürlich nicht wissen konnte, dass dieses fünfte Kind das Kind des, nicht des Bürgermeisters war, aber des quasi des Vorstehers, der örtlichen, ja, der genau, der Vorsteher des der Holzfäller-Gilde. Genau. Und zwar sozusagen die örtliche Macht, der die eigentliche Macht hatte. Und das hat natürlich noch zu einigen Ärger geführt. Unter anderem im Folgeabenteuer gibt es den Versuch, dass einer seiner Lakaien versucht, euch umzubringen. Das hat eigentlich einen anderen Grund. Konnte man denn aber super darauf transferieren, dass ihr quasi seinen Sohn habt getötet habt. Genau. Das hat nochmal ganz andere Dynamik reingebracht. Richtig. Ja. Die Dynamik war auch, dass mein Charakter dabei gestorben ist. Und ich dann nämlich diesen Attentäter gespielt habe. Übernommen habe die Rolle. Das weiß ich auch noch. Ach, richtig, stimmt. Ja. Du hast da ja einige Charaktertode. stimmt, das ist noch etwas zum Thema, was ich auch hier in den Anmerkungen hatte. Charaktererschaffung beim Spiel. Stattdessen kann man natürlich auch einen toten Charakter schnell einen NSC übernehmen lassen. Mhm. Aber das hat dir, glaube ich, besonders viel Spaß gemacht. Oh ja. Du bist ja eh so ein in den Rückenfaller und Taschenlampenfallenlasser. Oh ja. Ja, also Entführung, genau, stimmt. Da kam das zum Beispiel vor und war dann auch zeitkritisch. Ne? Ja, also da war echt die Entscheidung, hastet ihr oder eben nicht. Also ich persönlich fände es noch blöd, ne, wenn man dann mit dem Triggerereignis wartet. Also gab eine faire Chance, dass ihr das nicht schafft und dass ihr noch die Zeit gehabt hättet, aber Gut, der Sohn, der hätte durch trotzdem gewissen Schrecken erlebt. Naja. Ja, so ist ihm einiges erspart geblieben. Ja, so. Muss auch die positive Seite sehen. Ja, ja. Dann sechstens, der Goldrausch. Also kann man auch viel allgemeiner verwenden. Entweder hat die Gruppe eine Goldader gefunden und muss sie ausbeuten, bevor andere kommen. Oder es kann auch sonst so sein, dass verschiedene Expeditionen starten, um die sagenhafte goldene Stadt aufzufinden. Oder was weiß ich, wie Berge des Wahnsinns, halt drei Expeditionen zum Südpol und den zuerst finden. Ne? Also ich habe dabei gleich an mehrere Sachen gedacht, die wir auch teilweise gemeinsam erlebt haben. Ja. Mit der Goldader hatten wir mal bei Warhammer 3 mit dem Steine zerkloppen. Stimmt. Da war halt, hat Glorian sich die Mühe gemacht oder ist auch bei Amazon gekauft. Da waren so Edelsteine und Goldstücke in ja, so weichem Stein eingeschlossen. War das nicht dieser Kristall? Ja, es gab Kristall, war das, stimmt, genau. Es haben wir mit Gold, einmal mit Kristall gemacht. Du warst, glaube ich, bei dem Kristall mit dabei. Genau, und du hast noch den Halt gemacht, ich erinnere mich. Jedenfalls, das war ziemlich staubig, eine ziemliche Sauerei. Und weil Christoph hat's mit dem Plastikhammer waren dabei, hat es ihm zu lange gedauert und er hat es mit der Hand zerbröselt, aber außerhalb der Kiste, die ich da hingestellt habe, ein ganzes Wohnzimmer eingesaugt. Aber das nur am Rande. Ja, also das war natürlich, und die Zeitbegrenzung war, wir haben uns quasi vorher die Zeit erspielt, wie lange wir das machen können. Hm. Das war eigentlich eine sehr coole Idee. Also auch sehr, sehr cool umgesetzt. Ja, gibt's in der Tat auch bei Amazon zu kaufen, ja. Kann man aber auch gut selber machen, sollte man aber ausprobieren, das rauszukriegen. Ich habe ja zur Hochzeit meiner, es hat alle aus meiner Braunschweiger Rollenspielgruppe geheiratet. Ich habe ein ziemlich cooles Brettspiel verschenkt. Der Rest der Rollenspielrunde hat irgendwie Geld, Münzgeld in Beton eingegossen und daraus Goldbarren gemacht, also sie werden golden angesprüht. Der Legende nach soll davon immer noch einer übrig sein, der immer noch nicht zerkloppt wurde, soll jedenfalls sehr aufwendig gewesen sein. Nicht schlecht. Und das wäre jetzt nicht unbedingt das, was ich im Rahmen einer Rollenspielrunde ausprobieren würde, die einzuzementieren oder betonieren. Aber ja. Ja, je nach Dunkeln. Also der Glorian, der macht das ja immer aus Leidenschaft sehr gern sowas. Genau. Dann habe ich schon erwähnt, genau, Berge des Wahnsinns, dass man halt als erste Expedition an dieser sagenhaften Stadt ankommt. Nicht, dass die, was weiß ich, deutsche Expedition das schafft und Neuschwabenland gründet. Oder halt auch der Abenteuerfahrt Schlangenschädel, wo man ja dann Gerüchte von der goldenen Stadt nicht gehört hat, man hat quasi Unterlagen dazu gefunden und da man die ja irgendwie übersetzen lassen muss, haben auch andere von gehört und plötzlich starten ganz viele Expeditionen dahin. Ja. Da warst du denn ja auch irgendwann dabei. Genau. Ja, das zum Beispiel auch so ein Beispiel für was ich jetzt als Goldrausch im Großen und Ganzen geschrieben habe. Eins ist mir noch eingefallen. Ja. Das war jetzt unsere letzte Nordana-Runde, die wir gespielt haben mit Siko. Mit dem Kirsch. Richtig, mit diesem Kelch, der irgendwie unendlich Kirschlikör oder was das war, Kirschwein produziert hat, ja. Den wir dann mit in unsere Gilde genommen haben. Wir haben dann ja fieserweise, das ist ja eigentlich, war das ja in dem Abenteuer, war das ja ein Schrein, glaube ich, mehr oder weniger gewesen, oder ein wertvolles Artefakt von diesen Zwergen. Gut, wir haben die Zwerge belogen. Genau, dann haben wir dieses Artefakt einfach ausgetauscht. Ja, genau. Weil ich durch Zufall irgendeinen anderen Kelch gefunden hatte bei dem auf der Loot-Tabelle oder so. Ja, genau. Der auch magisch war. Stimmt. Und dann einfach ausgetauscht. Die Zwerge, die diesen Schein da angebetet haben, erstmal eiskalt belogen und das Ding mit in unsere Gilde genommen und so quasi für unendlichen Alkoholnachschub gesorgt. Ja, dann haben wir auch noch die Tavernenbesitzer und das beauftragt hat auch noch belogen. Ja, richtig. Ja, aber gut, der hat ja auch nicht gehört, ne? Also. Nee, das stimmt. Hat den Zwergen auch nicht gehört. Die Schlausten. Ja, aber jetzt haben wir immerhin eine unermessliche Einkommensquelle im Prinzip. Ja, fand ich sehr cool, weil das natürlich dann auch Dazu kann man halt nochmal Folgeabenteuer machen. Also das kann man halt gut aufgreifen. Und auch das Artefakt ist halt so eine regelmäßige Geldquelle für die Gilde. Das ist, fügt sich damit gut ein. Ja. Ja. Siebtens habe ich nochmal etwas allgemein aufgeschrieben. Rätsel. Zum Beispiel, um eine Tür in einer bestimmten Zeit zu knacken, bevor der Vulkan ausbricht, die Luft ausgeht, etc. Mhm. Kann natürlich auch mit achtens einer Falle kombiniert sein. Oder oh ja. Wo der Raum geflutet wird oder die der Raum hermetisch abgeschlossen wird und man langsam erstickt. Ja, das hatte ich sogar in einer Shadowrun-Runde mal gehabt. Ja. Da sollten wir einen Datenträger wieder beschaffen aus einem Konzern. Und der Datenträger war aber halt in so einem Hochsicherheitstrakt, weil also da Unternehmensdaten mit drauf waren. Und unser Mr. Smith, der wollte also ganz bestimmte Daten daraus ziehen. Ja, dann ist es einem nicht gelungen, eine Falle zu entdecken. Ja. Und der Raum wurde dann hermetisch abgeriegelt. Ja, plötzlich strömte dann halt Gas in den Raum rein. Auftakt von Episode 1. Ja, zum Beispiel. Ich hab's nicht. Welchen Film habe ich vergessen? Ich kenne keine Episode 1. Ich hab das häufig gehört. Aber das strömende Gas habe ich genau gehört. Ja, also genau, da kann man grundsätzlich ja viele, viele Sachen sich vorstellen, die, wie das realisiert ist. Ja, nee, das war auch wirklich ganz gut, weil wir hatten tatsächlich 2 Minuten maximal Zeit, uns was einfallen zu lassen. Ich erinnere mich nur noch, das war jetzt nicht so zeitkritisch, aber irgendwie doch, dass ich bei Dragon Age in eine Schlucht gestürzt bin mit meinem Charakter, so schlechte Kletternwerte habe, dass wir beim Rauskletter nochmal irgendeinen Körperteil gebrochen haben und dann gesagt habe, ich bleibe unten, die Gruppe dann weitergezogen ist und das insofern zeitkritisch wurde, weil ich nicht wirklich weiß, ob davon, weiß ich gar nicht, ob da überhaupt einer überlebt hat, ich glaube schon, aber quasi, wenn ich wieder zurückgekommen wäre, ob ich dann auch mit Nahrung und Wasser ausgekommen wäre. Ja gut, deine Verletzung wäre so schlimm gewesen. Ey, das war eine Scheiße. Das ging auch so. Jetzt hat keiner sagen, na toll. Nee, richtig. Ja, da merken, sieht man mal wieder, wie wichtig in einem Rollenspiel Seile sind. Seile und immer mitnehmen. Genau, ganz sich nie drauf verlassen, so, wenn der SL sagt, ja, ich habe euch schon mal die Ausrüstung aufgeschrieben. Schon mal nachgucken, was draufsteht. Ich hatte das auch neulich bei Cthulhu, dass dann kein Charakter Türen öffnen hatte. Da habe ich mich auch schon drüber beschwert, glaube ich. Aber das war total furchtbar, weil wir natürlich weil total viele Türen gab, die geöffnet werden wollten. Man dann immer irgendwas anderes machen musste. Eintreten. Auch da sind Cthulhu-Charaktere unheimlich inkompetent drin. Ja, natürlich. DSA zu spielen, da gibt es ganz viele Kompetenzen. Da tritt die Tür eher dich ein. So, dann zur Gestaltung von den zeitkritischen Situationen, was es da so für Regelmechanismen gibt oder wie man das gut umsetzen kann. Ja, habe ich hier aufgeschrieben. Feste Rundenzeit plus Sammelproben. Also man weiß, man hat 10 Runden Zeit und kann in 10 Runden was machen. Das können zum Beispiel Sammelproben sein. Also sprich, wenn es jetzt ein Erfolg wäre, der die Tür öffnet, wäre es ja nicht so toll. Also wäre das jetzt nicht unbedingt zeitkritisch. Sondern dass man dann schon x Erfolge braucht, die man nach Möglichkeit aus verschiedenen Quellen generieren kann. Mhm. Dass halt jeder was zu tun hat. Oder dass zumindest Charaktere andere Charaktere unterstützen können. Das kann dann ruhig etwas komplexer sein, auch geschichtet. Also quasi, dass man erst das erste Schloss aufkriegen muss. Wenn man das geschafft hat, dann muss man, was weiß ich, im Buch ein Rätsel lösen und dann das zweite Schloss oder so. Ja. Da kann man sich übrigens gut orientieren an diesen Escape Rooms zum Beispiel. Und, achso, das habe ich hier noch liegen. Ein Escape Room Spiel. Das wollte ich auch mal demnächst mit irgendwem spielen. Ja. Am besten nicht mit mir. Du hast das schon, schon mal gespielt, ja? Ja, ich hab das ja, wir hatten das ja mal mit hier bei Felix gespielt. Ja. Und wir sind sowas von dermaßen kläglich gescheitert. Gut, das mag vielleicht auch daran gelegen haben, dass wir A, vorher schon was gespielt hatten und getrunken B, das, sagen, das ist, ne? Ja, es gab auch Alkohol dazu, das hat die Situation nicht verbessert, sag ich mal so, aber es war, also wir haben jetzt auch jetzt nicht geguckt, wie jetzt die Lösung gelautet hat in dem Spiel, aber es war schon relativ abstrus, also wir haben ja ein, zwei Rätsel konnten wir ja lösen, da sind wir aber eher zufällig drauf gestoßen, einfach weil man sich dann überlegt hat, könnte es vielleicht das sein, also nach dem Ausschlussprinzip Ja. Und ja, das sagt ja Sherlock Holmes immer sehr gern. Ja, das ist die unwahrscheinlichste Lösung, wenn man alles andere ausgeklammert hat, muss dann wohl die Lösung sein. Ja. Ja. Auch zitiert in die drei Fragezeichen und die schwarze Katze, wobei es an der Stelle so super keinen Sinn macht. Aber das nur am Rande eines drei Fragezeichen nutzt. Und es gibt auch noch Sherlock Holmes Kriminalkabinett, was auch Spiel des Jahres war, was sehr früh auch in diese Richtung ging, wo du Rätsel gelöst hast. Okay, da gab es keinen Zeitdruck, der Aspekt war weg, aber ja, das war auch unheimlich schwer. Ja, aber jedenfalls zum Beispiel halt beim Escape Room an sich gilt es ja halt direkt in einer Stunde zu entkommen. Richtig. Das ist häufig bei den Brettspielen eben auch eine Zeitmechanik. Das ist schon eine coole Komponente, die man so ähnlich bestimmt auch fürs Rollenspiel nutzen kann. Ja. Ja, ich war eigentlich bei den Sammelproben, also es ging eigentlich mehr um den Aufbau der Sammelproben, aber gut, ne, das ist eine Mechanik, die ist halt bei D&D 4 dann bekannter geworden ist, aber macht ja unheimlich viele Rollenspiele. Ja, und man kann natürlich zum Beispiel Vorteile bei bei Star Wars oder Warhammer 3 zum Beispiel darin umlegen, dass man die Rundenzeit verlängern kann. Mhm. Und genau, wichtig hier noch geschrieben, man kann sich unterschiedlich einbringen. Ja. Ne, also wenn man das jetzt wirklich nur einer kann versuchen, das Schloss zu öffnen, einmal pro Runde, dann ist das wahrscheinlich eher langweilig, aber wenn jeder was dazu beitragen kann, das auch ein bisschen durch Beschreibung, also wir hatten jetzt zum Beispiel so eine Auktion bei Star Wars und es ging darum, den Preis hochzutreiben. Wir kannten irgendwie 10 Bieter und dann konntest du halt mit den Leuten reden. Einen haben wir betrunken gemacht, damit er halt bereit ist, länger zu bleiben und mehr zu bieten, höhere Risiken einzugehen. Ich habe den, was habe ich denn gemacht? Ich wollte einen aus dem Rennen drängen. Genau, ich wurde zwischenzeitlich dafür angeworben von einem, um meine Obligations abzubauen, einen aus dem Rennen zu drängen, einen Hutten, und habe dann immer den Beat-Roboter, der dann vorgefahren kam, um die Gebote abzuhalten, immer da weggejagt. Dann hat das einer meiner Kumpels gemacht und ich habe dem Hutten erzählt und dafür Geld gekriegt, dass irgendwer seinen Beat-Roboter die ganze Zeit wegfängt. Das war auch sehr, sehr gut. Naja, und zum Schluss habe ich den dann rausgekriegt, dass ich ihm auf die aufgebunden habe, dass die Archäologin, die ausgestiegen ist, schon ganz früh, dass die deswegen ausgestiegen ist, weil die rausgefunden hat, dass das Ding unecht ist. Und das hat er mir dann. Naja, also jedenfalls, das war eine coole Mechanik, wo du echt verschiedene Sachen machen konntest. Mhm. Um jede Woche, wobei die Originalmechanik war nicht so gut, die hat der Spieler da schon ein bisschen nachgebessert und abgeändert, aber das hat dann echt Spaß gemacht. Auch eine ganze Session lang, also da war erst eine ganze Session lang dieses Wolkenwagenrennen auf Bespin und dann halt eine ganze Session lang diese Auktion, wo wir halt die Bieter beeinflusst haben. Ja, das zu Punkt 1. Punkt 2, Freeform und Sanduhr. Da haben wir die Gefahr des Verlaberns und Verplans oder anders gesagt Realzeit ungleich Spielzeit. Da ist es kann natürlich ein Vorteil sein, wenn man sowas unterbinden möchte wie Metagespräche. Oder wenn man schnelle Entscheidungen herbeiführen möchte. Ja. Ja, es hat also Vor- und Nachteile. Also sobald man die Sanduhr zack, aufstellt, sollte in jedem klar sein, jetzt ist Entscheidung gefordert. Richtig. Ja, hatten wir ja bei unserer Star Wars Runde das ja eingesetzt, als wir, ich glaube, überlegen wollten, in dem Startabenteuer, was wir jetzt dem Druiden da erzählen, weswegen wir auf das Schiff des Schmugglers irgendwie wollten. Genau. Und das ging ja Outtime, ging das ja bestimmt eine halbe Stunde fast, weil keiner jetzt wusste, was wir jetzt wirklich machen sollten. Genau, weil waren auch zwei Brettspieler oder Brettspielgeprägte dabei, die dann häufig halt auch aus so einer Outgame-Position oder so einer Meta-Position herangegangen sind. Das konnte man halt dann mal fokussieren. Ich habe auch mittlerweile in meinem normalen Würfelbeutel immer eine Sanduhr dabei. Ich habe zum Beispiel in der Pestwanderung auch einen Spieler, der so unheimlich lange braucht, sich zu entscheiden. Ja, der liest dann nochmal drei Zauber nach. Mhm. Mittlerweile bin ich ja nicht mehr Spieler, insofern habe ich die Sorge nicht mehr, aber der hebelt das dann wirklich aus. Und dann, das ist halt auch der Spieler, der halt gern andere Charaktere übernimmt und dann plötzlich wird aus einem Charakter, der sich vorher schnell entschieden hat, das und das zu machen, hebelt der das dann auch halt so, ich könnte ja auch ja, aber komm, sagt jetzt, wie, was wir machen, dann ja, genau. Naja, wichtig ist, dass sich da alle am Tisch einig sind und mit klarkommen. So, drittens habe ich Zeitdruck über Abzüge. Also was weiß ich, alle 5 Minuten oder alle 5 Runden oder was macht man, gibt man einen Abzug. Was weiß ich, weil das Wasser ansteigt oder so. Mhm. Das hat natürlich immer, muss man bedenken, einen Spiraleffekt. Das heißt, ich war in etwas schlecht und schaffe es deswegen nicht. Jetzt gebe ich noch Abzüge drauf. Das heißt, ich schaffe es noch schlechter. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, da lebend rauszukommen, wird unwahrscheinlicher, sozusagen. Ja, ist richtig. Das muss man halt sich klar sein, wenn man sowas versucht. Ja gut, du kannst ja auch das Pech haben, vergiftet zu werden. Und das Gift ist im Körper und der Körper wird immer schwächer im Laufe der Zeit, wenn das nicht behandelt wird. Klar, ich will ja nicht sagen, dass es unrealistisch ist oder blöd ist, aber es kann halt spielmechanisch schwierig sein. Ja, natürlich. Ich wollte auch nur ein weiteres Beispiel liefern. Ja, ja. Weil das ja auch passieren kann. Genau. Beim Gewinneramt des Labyrinth Lord Wettbewerbs steigt zum Beispiel auch das Wasser. Oder da würfelt man im Ausbruch und dann kann das Wasser ansteigen, es kann auch zurück wieder runtergehen. Da hat man dann diesen Spiraleffekt nicht, weil es auch wieder runtergehen kann, weil man sich dann rechtzeitig vielleicht rausgeht oder was auch immer. Mhm. Ja, aber hat man sowas wie Vergiftung, dann hat man halt eben ganz klar das Problem, ich steige dann halt in eine Spirale ein, wo ich immer schlechter werde. Und deswegen finde ich meistens sowas wie, was weiß ich, da gibt es ja Leute, die packen auf Pathfinder oder D&D 5 ein Wundabzugssystem drauf. Wenn du ein Viertel deiner Treffpunkte verloren hast, kriegst du -2. Dann funktioniert das ganze System halt nicht mehr. Ja, weil du halt in diese Spirale kommst und die NSC sich üblicherweise darum keine Gedanken machen müssen, aber Spielercharaktere natürlich dann. Ja, das stimmt. Ja. Was habe ich noch? Als viertes von zum Beispiel Warhammer 3 gern genutzt, die Fortschrittsleiste, seitdem auch gern von mir genutzt. Mhm. Man kann die auch gut mit den anderen Dingen verknüpfen. Man kann den Abzug über die Fortschrittsleiste anzeigen. Man kann bei den Sammelproben halt genau anzeigen, wie weit seid ihr jetzt am Ziel dran und so weiter. Man kann mit der Fortschrittsleiste auch indirekt Druck erstellen. Das war zum Beispiel in dem Abenteuer so gedacht, was ihr gespielt hattet. Da waren ja die Fortschrittsleisten offen, ihr wusstet aber nicht, wann ich die hochziehe. Ja, das war die Schlägerbande dann quasi auf uns. Genau, das war immer, wenn ihr Nachteile gewürfelt habt beim Ermitteln, kam sozusagen, ging die Leiste ein hoch. Das bedeutete, dass sozusagen die Leute, die Kultisten davon gehört haben. Mhm. Und dann hatten die als erste Warnung sozusagen, dass sie euch die Schlägerbande, der war auch einer von ihnen, auf den Hals setzen. Und dann als zweites Ereignis gab es dann auch noch was. Das hat sich wirklich nicht mehr ausgelöst. Aber, ne, also obwohl man nicht genau weiß, was passiert, weiß man, dass irgendwas machen wir hier, also irgendein Zeitdruck besteht oder irgendwas Kritisches wird irgendwann passieren. Die konnten wir auch in dem Zusammenhang recht schnell nahe bringen, das nicht noch einmal zu versuchen. Ja, das stimmt. So, bei fünften soll ich etwas komplizierter. Und so, das Beutelmodell. Wir benutzen einen Beutel mit X Nieten und Y positiven Kugeln. Für jede Probe können je nach Erfolgsgrad Z Kugeln gezogen werden. Und das Ganze ist gelöst ab T positiven Effekten. Sehr schön. Ja. Ja, jetzt wird es natürlich noch komplizierter. Die Beutezusammenstellung kann im Vorfeld durch Entscheidung der Spieler beeinflusst werden. Also wie viele positive Effekte da drin sind und wie viele Nieten. Ja. Also hast du unheimlich viele, viele Grade, auf die du einwirken kannst. Ob das immer nötig ist, weiß ich nicht. Ja, vielleicht ist die Idee ja schon mal nicht. Nö, genau, ist halt ganz lustig. Ich mache die und die Probe und habe einen, was weiß ich, bei Savage Worlds eine Erfolgsstufe mehr, darfst halt 2 Kugeln rausziehen. Du hast da eine Niete, einen normalen. Und ja, theoretisch kannst du den Kugeln oder Bennys, also Pokerchips, was du rausziehst, auch neben den Nieten, die verschiedene Farben verschiedene Wirkungen geben. Was weiß ich, wenn jetzt einmal einerseits der Explosionstimer läuft, andererseits die Tür aufgemacht werden muss. Da kann man auf jeden Fall, denke ich, auch einiges rausholen für kompliziertere Sachen. Muss ich mal selber ausprobieren. Bin ich natürlich unter anderem, weil Blut und Glas bietet ja immer sein Beutelschneider an, also auch ein Rollenspiel mit Kugelmechanismus. Mhm. Ja, auch eine schlechte Idee. Real unter Zeitdruck, genau, werden schon einige Beispiele genannt, wie die Goldklumpen. Oder man kann auch theoretisch Puzzles oder Geschicklichkeitsspiele benutzen. Mhm. Hatten wir. Also mit Goldklumpen haben wir schon erwähnt, die Goldklumpen. Wir hatten aber, ich glaube, es war auch bei Warhammer, wo es auch galt. So ein Verschiebepuzzle war das, glaube ich. War das mal Warhammer? Oder? Stimmt. War das denn? Oder war das? Ja, ich erinnere mich. Stimmt, das haben wir auch mal gemacht. Das könnte Warhammer gewesen sein, ja. Das war auch ganz, ganz wichtig. Grundsätzlich erinnere ich mich auch an das Brettspiel Willen des Wahnsinns, wo du dann auch immer zum das war Willen des Wahnsinns. Ja. Wir hatten dieses Verschiebe-Puzzle, was wir bei Olaf gespielt haben. Ja, doch, das war Willen des Wahnsinns. Hm. Stimmt, war kein Rollenspiel. Genau, also was kann man halt auch wirklich gut dafür umsetzen, wenn man dann bereit ist. Ey, da muss man halt immer gucken. Ich habe jetzt aber in Türen öffnen einen Wert von 7, der andere nur von 3. Trotzdem haben wir dasselbe Puzzle. Wie wirkt sich das aus? Ja. Kann man denn zum Beispiel dem einen 30 Sekunden Zeit geben, dem anderen nur 20 Sekunden? Mhm. Natürlich wirkt sich dann trotzdem immer noch die Spielerfähigkeit aus. Naja, muss man wissen, ob man das möchte. Grundsätzlich kann man es halt machen. Man kann halt auch als große Gruppensammelprobe halt ein Puzzle machen. Ne? Ja. Können alle gleichzeitig dran puzzeln. Klammer auf, man muss sich immer bewusst sein, was eigentlich passiert, wenn sie es nicht schaffen. Das ist auch noch ein wichtiger Punkt. Ja. Also in jedem Fall, TPK ist ja auch vermutlich eher langweilig. Also würde ich jetzt jedenfalls nicht, ja, so gut. Ne? Wir hatten ja verschiedene Beispiele. Im Kidnapping-Fall muss es ja nicht die Charaktere treffen. Dann ist das okay. Naja. Nee, das ist schon richtig, ja. Das muss man sich natürlich dann schon Gedanken gemacht haben. Ja, siebtens hatte ich noch den speziellen Fall der Chase Cards jetzt mit notiert, den wir zwischendurch erwähnt haben, die auch sehr gut sind. Gutes Produkt. Kann ich auch sowohl 1 und 2 empfehlen. Gehört eigentlich in jeden Rollenspielkoffer rein. Genauso wie eine Fortschrittsleiste. Ja, das waren meine oder unsere Gedanken zu in letzter Sekunde. Ja. Dann würde ich sagen, hören wir uns schon demnächst wieder. Vermutlich werden wir die Preise des Winter-OPC verlosen. Richtig, geht ja auch bald an. Tschüss. Ja. Tschüss. Dieser Podcast ist Mitglied bei analogspieler.de, der Portalseite für alle Podcasts rund ums nicht-elektronische Spielen.